Träumen muss, doch umgeküsst kannst du nicht ruhig sein. Du schlummerst gar nicht ein und fühlst dich so allein. Du machst die Augen zu und findest doch keine Ruhe, weil dir die Liebe fehlt, die abends die schönsten Märchen erzählt.